Heute geht die Party, weil ich nichts anderes hab, als mich von spät bis früh zu rocken und ich spring auf und ab. Ich weiß, wir wollen alle feiern, weil das anders nicht geht, als sich vernünftig wegzuballern, dafür ist nie zu spät. Ich liebe die Nacht, weil sie mich umgibt, weil sie Party liebt, wie ich. Der Bass hat die Macht, weil der Boden wird sich die Stimmung hebt für mich und ich. Dieser Rhythmus ist geschaffen, um die Zeiger zu drehen. Und ich mach mich hier zum Affen, ohne unterzugehen. Ich kann es scheiße nicht erwarten, bis das Break sich erhebt. Und ich geb alles, wenn der Beat kommt, weil die Nacht endlich lebt. Ich liebe die Nacht, weil sie mich umgibt, weil sie Party liebt, wie ich. Der Bass hat die Macht, weil der Boden bewegt sich, die Stimmung hebt für mich und ich. Der Bass hat die Macht. Endlich explodiert die Bude, wie sich's gehört. Und auch der Letzte, der nur rumsteht, ist vom Sound verstört. Keiner will das Ende, denn es groovt sich so geil. Darum lass jetzt alles stehen und wir gehen alle steil. Ich liebe die Nacht, weil sie mich umgibt.